Angesichts des schon vor langer Zeit wieder abgeebbten Dieselabgasskandals sollten wir den IngenieurInnen der heiligen Automobilindustrie deutscher Nation auch einfach mal Danke sagen für die Entwicklung der Start-Stopp-Technologie von Pkw-Motoren. Schließlich hat diese clandestine Umweltrettungseinrichtung an Ampeln und sonstigen Fahrspaßbehinderungseinrichtungen bereits viele Sekunden für stillstehende Motoren von grotesken, virilen und trotz Leichtbauweise 2,5 Tonnen schweren 600 PS Großstadtpanzern, die wie demilitarisierte Batmobile aussehen, gesorgt und den FahrerInnen viel Nerven gespart. Weil da brauchst bloß leicht hintreten, dann geht er gleich wieder an, wenn's grün ist. Das merkst du fast gar nicht, wie er ihn wieder anlässt. Oder du trittst gleich voll durch zum Kickdown, dann fährt er nicht bloß im zweiten Gang, sondern im ersten an. Da drückt sich dann schon ein wenig rein in den Sitz, mein Lieber. Außer vor dir steht natürlich ein Polo oder so eine von diesen plastikernen Gehhilfen. Denen sitzt du ja gleich im Armaturenbrett, wenn's gescheit losfährst, weil die nicht vom Fleck wegkommen, nicht wahr?